Die Bewerbungsprozedur. Nachdem der eigene Bildungsgang mehr oder weniger erfolgreich durchlaufen wurde, muss man sich anschließend darum bemühen, den eigenen Lebensunterhalt durch den Erwerb von Geld zu bestreiten. Das bedeutet für die meisten Menschen die Suche nach einer Arbeitsstelle. Eine, für die man geeignet ist, bei der man genügend Geld für den Lebensunterhalt verdient und der man hoffentlich ein gewisses Maß an Sinn abgewinnen kann. Man muss sie aber nicht nur finden, sondern sich auch erfolgreich um sie bewerben. Das dazu nötige Verfahren ist eine aufwendige und mehrstufige Prozedur. Scheitert man dabei, steht man am Ende immer noch ohne Arbeit da und alles geht wieder von vorne los. Sofern eine ausgeschriebene Stelle auch nur halbwegs attraktiv ist, konkurrieren mehrere hundert Bewerber um sie. In der Regel werden ca. 10 davon zu einem Einstellungsgespräch eingeladen, von denen am Ende nur einer den begehrten Job bekommt. Wenn Sie eine neue Stelle suchen, bedeutet das harte Arbeit, wissen die beiden Karrieremacher, wie sie sich selbst nennen, Jürgen Hesse und Hans-Christian Schrader. Die haben nämlich ein ganz tolles Bewerbungshandbuch geschrieben. Ich habe hier die erste Auflage aus dem Jahr 2000. Die bringen ungefähr alle 2 Jahre eine neue raus. Ich habe auch die Zitate, die ich hier bringe, mit der aktuellen Ausgabe von 2014 abgeglichen. Das habe ich mir allerdings nur bei der Leihbibliothek beschafft, weil ich nicht einsehe, dass ich dem nochmal so viel Geld für das Ding bezahle. Wie gesagt, das ist die erste Auflage. Wer Lust hat, ich weiß einfach mal rum, vielleicht. Fand ich sehr inspirierend und von denen werde ich viel zitieren, aber auch von anderen Bewerbungsratgebern. Aber das sind sozusagen die Key-Cracks aus der Bewerbungsratgeberszene. So, wenn Sie eine neue Stelle suchen, bedeutet das harte Arbeit. Wissen die beiden Karrieremacher, wie sie sich selbst nennen, Jürgen Hesse und Hans-Christian Schrader. Und fast eine Vollzeitbeschäftigung. Wenn Sie nicht täglich mehrere Stunden investieren, suchen Sie nicht richtig, sondern machen sich selber etwas vor. Sätze dieser Art finden ratsuchende Bewerber seit zig Jahren in jedem beliebigen Bewerbungshandbuch. Die sogenannte Vollzeitbeschäftigung namens Arbeitsplatzsuche besteht ihrerseits wiederum aus vielen verschiedenen Arbeitsverrichtungen in Anführungsstrichen, Anpassungsarbeit, Sucharbeit, Bewerbungsarbeit, Arbeit am Lebenslauf, Vorbereitungsarbeit für das Bewerbungsgespräch, Networking und dergleichen mehr. Bezahlt wird man für all diese Arbeiten allerdings nicht. Im Grunde ist die Adelung der Stellensuche zur Arbeit nur ein Trostpflaster für all jene, die auf der frustrierenden Suche nach einem Zugang zur Berufsarbeit mit der Verzweiflung ringen. Wer sich in dieser Situation befindet, weiß ganz genau, dass die eigene Existenz in der Leistungsgesellschaft erst von dem Moment an als berechtigt gilt, in dem man bei dieser Suche Erfolg hatte. Ansonsten war all die viele Bewerbungsarbeit keinen müden Pfifferling wert. Im Gegenteil, je länger man sich vergeblich bemüht, umso schlechter steht man da. Man ist in der Zwischenzeit einfach nur älter geworden und die ganze schöne Bewerbungsarbeit ist nichts anderes als eine klaffende Lücke im Lebenslauf. Ich beginne jetzt mal mit der Anpassungsarbeit als ersten Schritt der eigenen Bewerbungsprozedur. Das kleine Einmaleins der Bewerbungskunst, wieder Hesse und Schrader, muss jeder beherrschen, der was werden will auf dem Arbeitsmarkt. Eine Anpassungsleistung ist von Ihnen gefordert. Beweisen Sie, dass Sie die Spielregeln beherrschen und sich anpassen können. Wenn Sie das Ritual nicht perfekt mitspielen, haben Sie in der Regel kaum eine Chance, bei Ihrer Bewerbung weiterzukommen. Dabei ist es überlebenswichtig, Trends zu erkennen, über wichtige Veränderungen informiert zu sein und ein Gespür dafür zu entwickeln, was gesucht ist und mit welchen Begriffen man punkten kann, um sich selbst stets im rechten Licht präsentieren zu können. Der Arbeitsmarkt hat sich zum totalen Persönlichkeitsmarkt fortentwickelt, auf dem ein brutaler Wettkampf tobt. Erwünscht ist die hundertprozentige Identifikation mit der Arbeit, das zu lieben, was man tun muss und sich auch gar nichts anderes mehr vorstellen zu können. Es geht mit anderen Worten um eine Verinnerlichung der Marktgesetzlichkeiten, die man notfalls auch gegen sich selbst zu exekutieren hat. Eine Art Selbstdressurprogramm, das übrigens auch nach der Bewerbung keineswegs aufhört. Merke, Eine Bewerbung ist nichts anderes als Selbstvermarktung, bei der man nach Kräften so tut, als sei man genau derjenige, der gerade gesucht wird. Man muss sich selbst verkaufen können, als wäre die eigene Persönlichkeit ein Produkt. Allerdings funktioniert das Vorgaukeln der gerade nachgefragten Eigenschaften und Fähigkeiten nicht ohne Selbstbetrug. Einfach nur so zu tun, als ob, reicht nicht aus für ein überzeugendes Auftreten. Schon gar nicht angesichts der riesigen Konkurrenz. Wenn das Aufgezwungene nicht früher oder später auch zur inneren Haltung wird, wirkt man weder überzeugend, noch hält man die Prozedur lange durch. Mit dieser Verinnerlichung geht wiederum ein Selbstbild einher, wonach ein gutes und gelungenes Leben nur dann verwirklicht werden kann, wenn man die Leistungserfordernisse dieser Gesellschaft bedient. Wer daran scheitert, gilt dann auch vor sich selbst als Versager. Die Verhältnisse rufen also eine entsprechende Persönlichkeitsdeformation bei den Menschen hervor, die in ihnen leben müssen. Ich komme dann zum Punkt Sucharbeit. Nachdem man sich mit Hilfe umfangreicher Lektüre von Ratgebernbüchern oder auch diverser Trainingskurse selbst zurechtgemodelt hat, begibt man sich auf die Suche nach einer Arbeit. Jetzt ist Marktforschung in eigener Sache angesagt. Wer sucht nach dem, was man anzubieten hat? Und wer bezahlt gut genug dafür? Die regelmäßige Beschaffung solcher Informationen und ihre Aufbereitung gehört bei der Jobsuche zum selbstverständlichen Grundhandwerk. Die gängigste Suchmethode ist das Studium von Stellenanzeigen. Sie richtig zu lesen, will gelernt sein. Gar nicht so selten stellt sich die Frage, was für eine Stelle da eigentlich ausgeschrieben ist. Was ist ein Sales Representative? Was ein Key Account Manager? Und was bedeutet Business Development Manager? Ersterer ist nichts anderes als ein Vertreter. Der zweite bezeichnet jemanden, der sich um besonders wichtige Kunden kümmert. Und letzterer soll neue Geschäftsideen entwickeln. Die Begriffe auf dem Arbeitsmarkt sind oft seltsam. Ferner beinhalten die Anzeigen gewisse Codes. Beispielsweise bedeutet Höchstmaß an Flexibilität nichts anderes als massenweise Überstunden und Wochenendarbeit. Junges Team sucht besagt, dass man auf keinen Fall älter als 35 sein sollte. Und hohe Entschlusskraft und Belastbarkeit weist darauf hin, dass in dem Betrieb eine starke Ellbogenmentalität herrscht. Alles in allem bedarf es einiger Übung, um eine Stellenanzeige richtig zu verstehen. Was allerdings nur wenig nützt, wenn diese von der Werbeabteilung des betreffenden Unternehmens erstellt wurde und nicht genügend Rücksprache mit dem Personalbüro gehalten wurde, was immer mal wieder vorkommt. Bewerbung schreiben, fast eine heilige Handlung. Also nächster Punkt. Der erste Kontakt mit dem gewünschten künftigen Brötchengeber erfolgt in der Regel über die schriftliche Bewerbung, sei es in der klassischen Briefform, per E-Mail oder indem man das Online-Formular auf der Firmen-Homepage ausfüllt. Hier gelten spezielle Spielregeln und Umgangsformen. Es geht vor allem darum, die Aufmerksamkeit und das Interesse des Angeschriebenen zu wecken und ihn von der eigenen Einzigartigkeit zu überzeugen. Zu diesem Zweck sollte der Bewerbung unbedingt eine Recherche über das angeschriebene Unternehmen vorangehen. Nachdem man dessen Bedürfnislage erkundet hat, muss man anschließend sorgfältig Verkaufsargumente in eigener Sache sammeln, sie abwägen, formulieren und dann gezielt als Verkaufsbotschaft vermitteln. Außerdem muss man sich sehr viel Mühe mit der Optimierung der Bewerbungsunterlagen machen. Die durchschnittlich benötigte Zeit für eine Bewerbungsmappe liegt pro Arbeitgeber bei 15 bis 30 Stunden nach Hesse und Schrader. Ein ähnlicher Zeitaufwand gilt auch für Internetbewerbungen. Sie verführen sonst leicht zu Rund-E-Mails, die beim Empfänger der Online-Bewerbung keinen guten Eindruck machen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die zuständigen Personalverantwortlichen angesichts mehrerer hundert Bewerbungsschreiben, die auf eine Stellenausschreibung eingehen, zunächst vor die Aufgabe gestellt sind, unter den eingesandten Unterlagen eine Vorauswahl an geeigneten Kandidaten zu treffen. Beim ersten flüchtigen Durchsehen landen bereits 80% der Anschreiben auf dem Stapel für die Absagen. Damit man als Bewerber eine Chance hat, hier weiterzukommen, müssen die Bewerbungsunterlagen professionell nach den aktuellsten Standards aufbereitet, fehlerfrei und natürlich aussagekräftig sein. Im Anschreiben sollte man den zuständigen Personalverantwortlichen möglichst persönlich ansprechen. Dazu muss man seinen Namen herausfinden. Zum Beispiel, indem man eine Internetrecherche über die Personalabteilung betreibt. Als nächstes sollte unbedingt ein zündender erster Satz folgen. Schließlich will man ja aus der Masse hervorstechen. Das versuchen zwar alle, aber wer hier nicht mittut, kann gleich aufgeben. Anschließend ist auf den angegebenen Posten einzugehen. Dabei muss man als Bewerber kurz darstellen, warum man diesen eigentlich haben will und was einen für die besagte Stelle qualifiziert. Alles in allem geht es darum, sich als Lösungsanbieter für die Aufgaben anzubieten, die in der Stellenanzeige erwähnt werden. Beim Lesen muss unbedingt der Wunsch entstehen, sie kennenzulernen. War wieder ein Zitat. Vom Anschreiben abgesehen werden sämtliche weiteren Bewerbungsunterlagen in eine Bewerbungsmappe zusammengelegt. Zur Mappe selbst kann man sich viele Gedanken machen. Soll es eine komplizierte dreiteilige Mappe aus bunter Pappe oder vielleicht ein einfacher Schnellhefter aus Plastik sein? Schließlich ist das Hauptziel der schriftlichen Bewerbung, sich optisch aus der Masse der anderen Bewerber herauszumanövrieren. Aber fällt man eher durch, wenn man zu bemüht wirkt oder wenn man den Eindruck erweckt, es sich zu leicht gemacht zu haben? Ständig bewegt man sich zwischen diesen beiden Polen. Das hört mit der Mappe noch lange nicht auf. Weiter geht es mit dem Papier. Nimmt man für die Bewerbung dickeres oder gefärbtes Papier? Papier mit Wasserzeichen oder solches mit gewelltem Rand? Als feststehend gilt lediglich, dass hier nicht gespart werden darf. Außerdem sollen alle selbstgeschriebenen Bewerbungsunterlagen auf demselben Papier angefertigt werden. Aber vielleicht hebt man sich ja gerade dadurch positiv von der Konkurrenz ab, indem man diese Regel ignoriert. Eventuell ist es angetan, dezent mit Farben zu arbeiten. Aber zu bunt ist auch nicht gut. Das Bewerbungsfoto sollte möglichst aktuell sein und am besten von einem professionellen Fotografen stammen. Angesagt sind momentan, Stand 2014, Schwarz-Weiß-Fotos und es ist üblich, den Kopf etwas anzuschneiden. Auf dem Bild soll man... Aber das ist eine der wenigen Aktualisierungen, die ich in der 2014er Ausgabe von Wessel Schrader gefunden habe. Auf dem Bild soll man lächeln. Indem man in die Kamera schaut, soll bereits der erste Kontakt zum künftigen Chef aufgebaut werden. Das Foto soll möglichst ausdrücken, ich möchte diese Stelle, nichts anderes als diese Stelle, nicht mehr und nicht weniger als diese Stelle. Der Lebenslauf in einer Bewerbung ist das zentrale Element. Über die Hälfte der Personalentscheider schaut sich zuerst ihn an. Er muss unbedingt überzeugen und daher äußerst sorgfältig formuliert, aber gleichzeitig auch so ausgestaltet werden, dass er schnell und leicht erfasst werden kann. Empfohlen wird aus diesem Grund ein tabellarischer Lebenslauf. Möglichst sollte er von der Gegenwart in die Vergangenheit laufen, damit die entscheidenden Fakten oben stehen. Dabei soll die eigene persönliche Geschichte tunlichst auf Gemeinsamkeit mit dem angestrebten Job abgeklopft werden. Entsprechend sollte der Lebenslauf maßgeschneidert werden. Habe ich aus dem anderen Bewerbungsratgeber, eine Frau Hertwig, entsprechend sollte der Lebenslauf maßgeschneidert werden. Ist nah dran am Frisieren. Im Grunde muss man sein eigenes Leben so darstellen, als wäre es schon von Geburt an auf diese Stelle, auf die man sich gerade bewirbt, ausgerichtet gewesen. Daher schmückt man die passenden Momente breit aus und verbirgt die unpassenden. Da passt jetzt auch ganz gut ein Marx-Zitat, das ich hier auch bei mir habe. Mal eben gucken, habe ich nämlich auch zum Anheften mitgebracht. Finde ich jetzt, genau. Ich habe eiserne Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere. So. Groucho Marx hat das gesagt, ja. Groucho Marx. So, jetzt muss ich mal. Ein riesiges Problem für viele Bewerber besteht darin, dass heutige Erwerbsbiografien immer lückenhafter werden. Gefordert werden aber trotzdem perfekte stromlinienförmige Lebensläufe. Personalchefs achten streng auf Gammlerzeiten und Bummlertum. Hinter weißen Stellen vermutet man Ungutes. Sie sind eines der wichtigsten Ausschlusskriterien und spielen schon bei der ersten schnellen Durchsicht der Unterlagen eine entscheidende Rolle. Auch in dieser Hinsicht muss man lernen, den eigenen Lebenslauf zu frisieren. Dieser Punkt hat übrigens auch Rückwirkung auf das konkrete eigene Leben. Lieber irgendeine Aushilfstätigkeit annehmen, als später eine Lücke im Lebenslauf. Bei seinem Bemühen, die eigene Biografie passend zu frisieren, gerät man rasch an die Grenze zur Hochstapelei und vielleicht schon darüber hinaus. Schon heute verhält es sich oft so, wie der Jobtrainer in Joachim Zelters Zukunftsroman Schule der Arbeitslosen sagt. Lebensläufe sind Fiktion. Verstehen Sie das nicht? Nichts als Fiktion. Wen interessiert hier die Wahrheit? Keiner Ihrer Wahrheiten wird Ihnen irgendeine Stelle einbringen. Keine. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass fast ein Drittel aller Bewerbungsunterlagen in Deutschland falsche Angaben enthält, darunter insbesondere der Lebenslauf. Weiter ist man schon in China. Dort ist es durchaus üblich, ganze Teile der eigenen Biografie frei zu erfinden. Wer damit durchkommt, versucht hinterher an seinen Aufgaben zu wachsen. Wer auffliegt, sagt einfach guten Gewissens, dass alle anderen das doch genauso machen. Allzu weit von chinesischen Zuständen ist man hierzulande im Grunde nicht mehr entfernt. Empfohlen wird auch, bei der Bewerbung mit Zusatzqualifikationen aus der Masse hervorzutreten. Als Faustregel gilt, Ihre Freizeitbeschäftigungen sind dann von besonderem Interesse, wenn Sie mit dem Arbeitsplatz und seinen Anforderungen in irgendeiner Verbindung stehen. So können etwa Mannschaftssportarten für Teamgeist sprechen, leitende Vereinstätigkeiten weisen auf Organisationstalent und Engagement hin und so weiter. Solche und andere passende Zusatzqualifikationen, gern gesehen sind bestimmte Fortbildungen, zum Beispiel in Zeit- und Selbstmanagement oder auch bestimmte Sprach- oder IT-Kurse, sollte man sowohl im Lebenslauf erwähnen, als auch Kopien der entsprechenden Bescheinigungen vorlegen, quasi als Trumpfkarten der eigenen Bewerbung. Ganz zuletzt sollte man unbedingt prüfen, dass auch bestimmt nichts geknickt, gelocht oder gefaltet ist. Verschmutzung oder gar Fettflecken gelten bei einer Bewerbung als selbstmörderisch. Und auf keinen Fall die Briefmarke schräg auf dem Umschlag kleben. Wenn man alles richtig gemacht hat, hat man angeblich die besseren Chancen. Dumm nur, dass praktisch alle alles richtig machen. Soll man daraus schließen, dass dann alle bessere Chancen haben? Wohl eher nicht, denn all die Mühe vermehrt ja nicht die Zahl der angebotenen Arbeitsplätze. Bewerbungen sind schließlich Nullsummenspiele. Und wenn alle sich anstrengen, dann haben alle einfach nur mehr Zeit und Mühe aufgewendet. Ansonsten hat sich überhaupt nichts geändert. Die Kasperei der Einstellungsgespräche. Wenn man mit der schriftlichen Bewerbung erfolgreich war, hat man lediglich die erste Hürde des Bewerbungsverfahrens überwunden. Als zweite und meist entscheidende Etappe folgt das sogenannte Einstellungs- oder Vorstellungsgespräch, neudeutsch auch Jobinterview genannt. Schon die Anreise zum Einstellungsgespräch muss richtig geplant werden, denn ein pünktliches Eintreffen beim potenziellen Arbeitgeber ist sehr wichtig. Ist man angekommen, findet man sich vor einem oder auch mehreren höherrangigen Betriebsangehörigen wieder. Von jetzt an bis zum Ende des Gesprächs hat man nicht nur sein bisheriges berufsbezogenes Handeln, sondern auch große Teile seines eigenen Lebens zu rechtfertigen. Das Vorstellungsgespräch ist der Moment, in dem sich Bewerbungsunterlagen zu bewähren haben. Auf alle Fragen muss geantwortet werden. Zwar darf man auf unzulässige Fragen, wie etwa nach Kinderwunsch, Schwangerschaft oder Erkrankungen, die mit der Berufstätigkeit nichts zu tun haben, laut Gesetzgeber falsch antworten, das darf aber auf keinen Fall anzumerken sein. Was der Bewerber jetzt liefern muss, ist ein lebendiges, eine lebendige, jederzeit präsente und funktionierende Vorstellung des eigenen autobiografisch optimierten Lebens. Dieses sollte als kontinuierliche Weiterentwicklung erzählt werden, mit bruchlosem Fortschritt und stetigem Wachstum. Eventuelle Brüche hat man auf jeden Fall überwunden und sie haben einen natürlich noch stärker gemacht. Selbstverständlich muss all das unbedingt glaubwürdig wirken. Wer zu einem Vorstellungsgespräch geht, muss außerdem entsprechend gut aussehen. Eine gepflegte Gesamterscheinung ist das absolute Minimum. Allgemeine Tipps sind für Frauen, sofern ein Rock getragen wird, eine Rocklänge von einer Handbreit überm Knie und einer Handbreit unterm Knie. Für Männer besteht ab einer Gehaltsvorstellung von über 1.800 Euro pro Monat brutto Krawattenzwang. Und die Socken müssen unbedingt dunkler als die Hose sein. Manche lassen sich zu diesem Anlass sogar die Zähne bleichen, damit sie strahlender lächeln können. Alles in allem begibt man sich am besten ebenso frisiert und durchgestylt wie die eigene Bewerbungsmappe in das Gespräch. Bewerbungsratgeber weisen auch darauf hin, dass man lernen muss, Mimik und Körpersprache in Stresssituationen zu steuern. Am besten, man hält sich stets kerzengerade und strahlt dabei Offenheit und Selbstbewusstsein aus. Interesse signalisiert man, indem man den Oberkörper leicht nach vorn neigt. Und natürlich lächelt man ständig, um sympathisch zu wirken. Dabei darf man auf keinen Fall die Arme verschränken und schon gar nicht an den eigenen Hemd- oder Blusenknöpfen herumfingern. Getränkeangebote nimmt man gern an, aber nur einfache, erfüllbare Wünsche. Am besten fährt man mit Kaffee oder Wasser, letzteres aber besser ohne Kohlensäure, sonst hat man unter Umständen mit peinlichen Rülpsern zu kämpfen. Besonders wichtig ist die Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Arbeitgeber suchen Bewerber, die voller Energie sind, auf Details achten, sich gut mit Kollegen verstehen, Entschlossenheit zeigen, gut unter Druck arbeiten können, sympathisch, intuitiv, beharrlich, dynamisch und verlässlich sind. Alles aus Hesse Schrader. Dass man all das mitbringt, muss in kürzester Zeit bewiesen werden. Wer jetzt Erfolg haben will, sollte tunlichst nahelegen, dass er den Mitbewerbern einiges voraus hat. Schließlich befindet man sich in einer Konkurrenzsituation, auch wenn die Konkurrenten gerade nicht anwesend sind. Mehr leisten, besser werden, vorwärts kommen. So lautet die Devise. Generell sollte man auf keinen Fall Zweifel daran aufkommen lassen, dass man uneingeschränkt einsatzbereit ist. Auch der eigene Gesundheitszustand garantiert die uneingeschränkte Leistungsfähigkeit. Auf Fragen der Art, wie gut kennen Sie unsere Produkte, muss man vorbereitet sein. Denn vor einem Bewerbungsgespräch muss man mit Hilfe von Firmenprospekten und natürlich dem Internet intensiv über die Firma recherchieren. Selbstverständlich signalisiert man, dass man die Ziele und Leitwerte des Unternehmens mitträgt. Auf keinen Fall sollte man den Eindruck erwecken, es ginge einem nur ums Geld oder man wolle gar nur unter eine warme Firmendecke kriechen. Fragen nach Urlaub oder Freizeit sind absolut tabu. Es kommt auch vor, dass Bewerber und Bewerberinnen unter Extrembedingungen getestet werden. Besonders beliebt ist das Stressinterview. Auf einmal beginnt das Gegenüber nach wunden Punkten im Lebenslauf zu fragen und rücksichtslos in diesen herumzubohren. Dabei wird auf Jobwechseln, Auszeiten, der Studienfachwahl, der Studiendauer, schlechten Noten und ähnlichen Dingen gnadenlos herumgeritten. Wer jetzt in Schleudern gerät, zeigt, dass es eventuell ein Fehler war, ihn einzuladen. Gehen die Fragen zu weit, darf man sie sich auch ruhig und entschieden verbitten. Das sollte aber nicht zu früh geschehen, sonst gilt man als zu empfindlich. Alles in allem sind Bewerbungsgespräche die entscheidende Station im Bewerbungsparcours. Das Motto lautet durchhalten und mitmachen, egal was einem der gesunde Menschenverstand sagt. Manchmal ist dieses Gespräch bereits die letzte Hürde der Bewerbungsprozedur, manchmal nicht. Aber sie muss auf jeden Fall genommen werden, andernfalls ist man bei diesem Bewerbungsversuch gescheitert. Weitere Hürden. Oft sind weitere Instrumente der Personalselektion nachgeschaltet. Manchmal ist das einfach nur ein weiteres Gespräch, zu dem man natürlich gern bereit ist. Manchmal handelt es sich um einige Wochen unbezahlte Probearbeit, um Tests oder um ein Assessment Center. Probearbeit für den noch ein Gespräch muss ich ja nicht zu sagen, da gilt natürlich das Gleiche wie schon gesagt. Probearbeit für den eventuellen neuen Arbeitgeber ist in aller Regel kostenlos abzuleisten. Dabei soll man für einige Tage oder Wochen zeigen, was man kann. Es fragt sich allerdings, was das angesichts einer üblichen Probezeit von einem halben Jahr, innerhalb derer von beiden Seiten sowieso jederzeit ohne Begründung gekündigt werden kann, eigentlich soll. Bei der Mehrzahl der Tests handelt es sich entweder um medizinische oder um psychologische Tests. Der Bewerber soll dabei vor allem auf seine Leistungsfähigkeit und die Gefahr eines Ausfalls abgecheckt werden. Eine typische medizinische Untersuchung ist das Drogenscreening. Seine Anwendung greift vor allem bei großen Unternehmen immer weiter um sich. Arbeitsrechtler weisen zwar darauf hin, dass solche Tests eigentlich verweigert werden können, aber das ist leicht gesagt in Anbetracht der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Typische Psychotests sind Intelligenz- oder Leistungskonzentrationstests, bei denen Intelligenz, Allgemeinwissen, logisches Denken etc. abgefragt werden. Es gibt eine unüberblickbare Vielfalt solcher Tests, darunter auch viel Hanebüchenes. Bewerber müssen immer damit rechnen, auf solche Einstellungstests zu stoßen, nicht selten sogar auf selbstgestrickte. Aber so fragwürdig diese Tests auch sein mögen, wer den Job haben will, muss da durch. Eine besonders berüchtigte Hürde im Bewerbungsverfahren sind Assessment Center. Selten werden sie als solche bezeichnet. Man spricht lieber von einem Auswahlseminar. Andere Ausdrücke sind Management- oder Personalentwicklungsseminar, Qualifizierungsworkshop und ähnliche Bezeichnungen. Wer nach einem Vorstellungsgespräch zu einem Seminar oder Workshop eingeladen wird, sollte sich jedenfalls darauf einstellen, sich auf einem Assessment Center wiederzufinden. Fast alle großen Firmen führen Assessment Center durch, beispielsweise die Allianz, die Deutsche Bank oder die Lufthansa. Auch wer sich im öffentlichen Dienst auf eine Stelle im gehobenen Dienst bewirbt, muss mit einem Assessment Center rechnen. Assessment Center sind aufwendige und mehrteilige Prüfverfahren, die mit dem Anspruch durchgeführt werden, möglichst objektiv über die Eignung und die Zukunftsaussichten von Bewerbern zu entscheiden. Im gesamten Verfahren werden Persönlichkeit, Arbeitsmotivation, Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und viele andere stellenrelevante Eigenschaften durchgetestet. Im Vordergrund stehen Übungen, die typisch für die ausgeschriebene Position sind. Konkret können Assessment Center sehr verschieden aussehen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie aus einer Kombination verschiedenster ausgeklügelter Tests bestehen, die durchgeführt werden, um aus einer Anzahl von Bewerbern einige oder einige wenige auszuwählen. Die Dauer variiert von einem halben Tag bis zu einer ganzen Arbeitswoche. Meist sind es 2 Tage. In der Regel werden Assessment Center von speziellen Dienstleistern organisiert. Für den Jobsuchenden sieht das so aus, dass er innerhalb einer Gruppe anderer Stellensuchender, meist die Mitkonkurrenten um den angestrebten Job, eine Reihe von Aufgaben möglichst erfolgreich zu bewältigen hat. Und zwar unter Zeitdruck und permanenter Kontrolle. Auf die Gruppe der Bewerber kommen Interviews, Gruppendiskussionen, Rollenspiele, Präsentationen und einzeln auszuführende Arbeitsproben zu. Häufig wird auch ein hektischer Arbeitstag simuliert. Sehr beliebt ist zu diesem Zweck die sogenannte Postkorb-Übung. Dabei besteht die Aufgabe darin, eine große Anzahl eingegangener Nachrichten aus dem besagten Postkorb durchzuarbeiten und unter großem Zeitdruck eine kaum zu bewältigende Anzahl an Entscheidungen zu treffen. Im anschließenden Postkorb-Interview muss man sein Vorgehen detailliert rechtfertigen. Aufgelockert wird die simulierte Arbeitshetze durch anspruchsvolle Intelligenz-, Persönlichkeits-, Leistungs- und andere Tests. Nicht selten wird man mitten in einer Übung unterbrochen, um dann schnell eine andere durchzuführen. Getestet wird nämlich auch, wie es um die Stressresistenz bestellt ist. Außerdem wird das Sozialverhalten durch Rollenspiele und Gruppendiskussionen überprüft. Wer bei diesen fingierten betrieblichen Interaktionen in spürbare Aufregung verfällt oder die beleidigte Leberwurst gibt, sammelt jede Menge Minuspunkte. Auch nörgelnde Bedenkenträger, graue Mäuse oder selbstgefällige Sabbelköpfe sind wenig gefragt. Gesucht werden dagegen selbstbewusste Führungspersönlichkeiten, die auch andere zu Wort kommen lassen, aber am Ende die Entscheidung treffen. Das Sozialverhalten steht auch in den Pausen und während der Mahlzeiten auf dem Prüfstand. Nach den Tests sollte man da ja keineswegs aufatmen. Wer beim Essen seine Tischmanieren oder den Smalltalk vernachlässigt, sammelt Minuspunkte. Um mögliche Vertuschungsversuche zu unterlaufen, stehen die Teilnehmer bis zur Abreise auf dem Prüfstand. Bis dahin gibt es keinen Moment der Entspannung. Es ist wirklich erst dann ganz sicher vorbei, wenn alle Beobachter außer Sicht und Hörweite sind. Und hoffentlich nimmt kein Prüfer denselben Zug oder dieselbe Straße für den Heimweg. Daher lautet die Devise, in keinem Moment Schwäche zu zeigen. Auch und vor allem dann nicht, wenn man sich vermeintlich entspannen kann. Gewinnen kann nur, wer bis zum Schluss die Nerven behält und die Konkurrenz gekonnt aussticht. Auch wieder ein Bewerbungsratgeber, Zitat. Fast immer handelt es sich bei Assessment Centern um unwürdige Veranstaltungen. Die zwangsverpflichteten Prüflinge müssen über jedes hingehaltene Stöckchen springen, weil ihnen ansonsten die zwangsweise Ausscheidung droht. Dass es sich dabei um standardisierte und optimierte Verfahren handelt, macht es auch nicht besser. Wenn man abgelehnt wird. Für alle Abgelehnten geht die Bewerbungsprozedur wieder von vorn los. Das ist natürlich noch bitterer, wenn man im Bewerberrennen schon ein Stück weiter war und bereits ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht sogar schon einen Test bzw. ein Assessment Center absolviert hat. Nach einigen Monaten voller Misserfolge sinkt die Motivation enorm. Man hat einfach zu oft gehört, dass es auf die gut bezahlte Dauerstelle leider einen aussichtsreicheren Kandidaten gebe. Zu oft alle Unterlagen eingetütet und losgeschickt und sich zu oft selbstbewusst motiviert und zu allem bereitgegeben. Wer ständig nur Absagen oder lediglich Billigjobs bekommt, beginnt an sich selbst zu zweifeln. Die Zurückweisungen verfolgen einen bis in den Schlaf hinein. Man fühlt sich im Tief in jeder Hinsicht unattraktiv und glaubt manchmal schlimmer dran zu sein als die biblische Gestalt Hiob. Die hatte zwar alles verloren, musste sich aber dabei wenigstens nicht immer zu engagiert, enthusiastisch und dauerlächelnd geben. Bewerbungsratgeber helfen auch nicht weiter. Ihre Tipps laufen immer auf die Aufforderung hinaus, sich mehr Mühe zu geben und vor allem niemals den Glauben an sich selbst zu verlieren. Aber was soll man denn noch tun, wenn einem selbst professionelle Karriereberater attestieren, dass die eigenen Bewerbungsunterlagen ganz wunderbar sind, an ihnen nichts verbessert werden kann und einige Wochen später dann doch die Absage im Briefkasten landet? Strategien für Verzweifelte, Praktika, Networking und Kurioses. Wenn das gewöhnliche Bewerbungsverfahren nicht weiterhilft, schlägt die Stunde der Verzweiflungsstrategien. Irgendwie reinkommen in den guten Dauerjob, lautet die Devise. Und sei es, dass man eine Stelle als Praktikant als Gelegenheit nutzen will, um sich für eine Firma unentbehrlich zu machen. Schließlich wird den Berufsanfängern doch immer wieder signalisiert, dass es ihre mangelnde Berufserfahrung sei, die einer Anstellung im Wege stehe. Fast jeder zweite Uni-Absolvent überbrückt mittlerweile die Zeit bis zum ersten Job mit einem oder mehreren Praktika. Bis in die Anfänge der 2000 Jahre hinein hieß es noch, Praktika haben schon so manchem zur ersten Anstellung verholfen, man muss sich nur bewerben. Faktisch ging dieses Kalkül schon damals kaum auf. In Bewerbungsgesprächen machen Jobanwärter nämlich regelmäßig die Erfahrung, dass die Erwähnung absolvierter Praktika allenfalls ein müdes Lächeln hervorruft, wenn es nicht gleich mit einem unverhohlenen Augenrollen quittiert wird. Aus dem Teufelskreis, ohne Berufserfahrung keine feste Arbeitsstelle, ohne feste Arbeitsstelle keine Berufserfahrung, hilft ein Praktikum jedenfalls nicht heraus. Arbeitgeber verstehen unter Berufserfahrung keine Praktika, sondern feste Arbeitsverhältnisse. Das hält viele von ihnen freilich nicht davon ab, Praktikanten ihrerseits als kostenlose Arbeitskräfte einzusetzen. Mittlerweile gilt es als Gewissheit, dass zu viele Praktika den Lebenslauf verschandeln. Nach dem Abschluss, jetzt wieder ein Zitat, nach dem Abschluss verringert jedes weitere Praktikum den eigenen Marktwert. Die Aufzählung der Firmen, in denen man hospitierte, ist in den Augen der Personaler die traurige Liste derer, die den Bewerber auch schon ablehnten. Es wäre also eigentlich angeraten, aus dem Dauerpraktikantentum auszusteigen. Aber eine Arbeitskraft, die gar keine Anwendung findet, ist dem Handumdrehen nicht nur vorübergehend, sondern ein für alle Mal entwertet, Zitat Lorow. Und so gibt es kein Entkommen aus der Praktikumsschleife. Was bleibt, ist nichts anderes als ein Weiterwandern von Praktikum zum anderen, immer in der Hoffnung, irgendwann einmal irgendwo anzukommen. Eine weitere gern genannte Methode, um an eine Stelle zu kommen, ist das sogenannte Networking. Dabei geht es darum, nützliche Kontakte aller Art zu möglichst vielen anderen Menschen zu schließen und zu pflegen. Und zwar vor allem zu dem Zweck, diese zur Informationsbeschaffung hinsichtlich attraktiver Stellen zu nutzen. Dazu muss man sich bei alten Bekannten wieder in Erinnerung bringen. Das allein reicht aber noch nicht aus. Zitat: Nutzen Sie jede Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Versäumen Sie es nicht, eine Kartei bzw. eine Datei im PC anzulegen, raten unsere beiden Karrieremacher Hesse und Schrader. Man sollte also über möglichst viele Leute verfügen, die man hinsichtlich von Jobgelegenheiten, Arbeitserfahrungen, potenziellen Arbeitgebern und anderen nützlichen Informationen angehen kann. Wenn es Ihnen nicht gelingen will, Kontakte zu Arbeitgebern herzustellen, die Sie einstellen wollen und können, liegt das vermutlich daran, dass Sie Ihr Netzwerk nicht richtig nutzen. Das war wieder Hesse und Schrader. Networking verwandelt allerdings die eigenen Beziehungen in instrumentelle Beziehungsnetzwerke, die vor allem ihres Nutzens wegen gepflegt werden. Das wiederum sollte man tun, nicht verschleiern. Stellen Sie sicher, dass die Menschen, deren Hilfe Sie eines Tages brauchen, nicht das Gefühl bekommen, als nützliche Ratgeber instrumentalisiert und ausgenutzt zu werden. Hesse und Schrader wieder. Und ebenfalls dieselben, hüten Sie sich davor, als jemand abgestempelt zu werden, der andere lediglich benutzt. Dummerweise spüren es die Mitmenschen, wenn der Kontakt zu ihnen lediglich instrumenteller Natur ist. Wer in seinen Beziehungen der Ökonomie den Vorzug gibt, vertreibt schnell jegliche Wärme aus ihnen. Das ist ein hoher Preis, den man bei dieser Form der Jobsuche zu entrichten hat. Wer gar Freundschaft und andere private Beziehungen ausschließlich als Investition zur Steigerung der eigenen Vermarktbarkeit auffasst und jede Begegnung in diesem Sinne abzuschöpfen versucht, bedarf eindeutig professioneller Hilfe. Nicht zuletzt treibt die verzweifelte Arbeitssuche auch immer wieder Menschen dazu, es auf wirklich kuriosen Wegen zu versuchen, an einen Job zu gelangen. Im Jahr 2003 versuchte eine Frau aus Brandenburg, ihre eigene Arbeitskraft im Internet auf der Auktionsplattform eBay zu versteigern. Ebenfalls bei eBay bot sich auch ein Altenpfleger an, der sich vorstellen konnte, auch als Bestatter, Hausmeister, Lagerarbeiter oder Verkäufer zu arbeiten. Dabei fiel auch der Satz, ich bin für jede Arbeit dankbar. Es gab seinerzeit noch mehr Inserenten bei eBay. Für die meisten von ihnen wurde kein einziges Angebot abgegeben. Selbst dieser Weg scheint also für die meisten eine Sackgasse zu sein. Übrigens hat eBay kurz darauf reagiert und auf seiner Homepage eine eigene Rubrik für Stellengesuche eingerichtet. Die läuft allerdings nicht über das Versteigerungsverfahren, sondern bietet ganz einfach die Möglichkeit, einen Anzeigetext online zu stellen. Es handelt sich hier also lediglich um einen Anzeigenservice, wie ihn jede Tageszeitung anbietet.